Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Heute mit einem Fall aus dem wirklichen Leben und in den letzten Minuten vor 1 Uhr einem Blick in die nahe Zukunft unseres Programms auf 3 besondere Wochen im Dezember. Dann nämlich würde der amerikanische Science-Fiction-Autor Philip K. Dick 80 Jahre alt. Doch nun Vorhang auf für die Stadtkultur. Kriminalstadel von Peter Meisenberg. Regie Martin Zülker. Herein. Ach, guten Abend. Herr Oberbürgermeister, guten Abend. Schön, dass Sie sich trotz der späten Stunde herbemüht haben. Ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, in einer solchen Sache, schriftliche Angelegenheit, ist ganz furchtbar. In der Tat, Herr Oberbürgermeister. Deshalb war ich auch gezwungen, ganz schnell zu handeln und alle Betroffenen in mein Büro zu bitten. Selbstverständlich, obwohl ich nicht weiß, was ausgerechnet ich hier, also... Aber Herr Oberbürgermeister, erstens ist es in Ihrem Haus geschehen, zweitens... Setzen Sie sich doch. Oh, danke schön, ja. Zweitens sind Sie eine der Hauptpersonen in diesem... Theaterstück. Von dem ich eben erst erfahren habe. Ja? Mhm. Ist das so? Sie wussten nicht, dass Ihr Kulturdezernent in der Tiefgarage unterm Rathaus ein Theaterstück probt, in dem Ihre Person eine wichtige Rolle spielt? Oh, wissen. Nun ja, ich habe davon gehört. Also unser Kulturdezernent treibt vieles, aber mehr als Gerüchte sind mir da kaum zur Kenntnis gekommen. Guten Abend. Ach, Sie, Herr Oberbürgermeister. Tja, also ich weiß nicht, was es so Wichtiges geben kann, der Staatsanwalt mich aus einer so bedeutenden Vernissage buchstäblich herausreißen zu lassen. Ein Todesfall. Frau Lenz, vermute ich. Ja, Susanne Lenz. Richtig, die Vorsitzende des Kunstvereins. Herein, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kolbe nehme ich an, der Hochbaudezernent. Richtig, und wenn ich auch gleich fragen dürfte, um was... Natürlich, Herr Kolbe, aber ich bitte noch einen Augenblick um Geduld. Wir warten noch auf Herrn Lahm, den Kulturdezernenten, und auf Herrn Schaaf von der Immobilienholding. Nehmen Sie doch bitte schon einmal Platz. Na gut. Schauen Sie mal da. Das sieht die ganze Nacht aus, als wäre das jetzt hier ein netter kleiner Fernsehabend. Ja, so ähnlich. Eine Videovorführung sozusagen. Herr Lahm ist noch unterwegs, eine Videokassette zu besorgen. Ja, Moment, ein Videoabend? Ich höre wohl nicht recht. Mit so verstehen Sie mir die Zeit? In der Tat. Da ich denke, es geht um... Entschuldigen Sie, aber in diesem Chaos, was die Polizei da unten in der Tiefgarage angerichtet hat, da musste ich eine ganze Weile lang suchen. Kein Grund zur Aufregung, Herr Kulturdezernent. Wir sind ohnehin noch nicht komplett. Ah ja, richtig. Schaf fehlt noch. Aber Sie könnten in der Zwischenzeit schon einmal den... die Kassette einlegen. Genau. Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Staatsanwalt. Ich habe versucht, meinen Anwalt zu erreichen. Er wird später dazukommen. Ihren Anwalt? Ja. Mein Anwalt riet mir, hier ohne ihn keine Aussagen zu machen. So. Nun dann, wie Sie meinen, Herr Schaaf. Aber Platz nehmen würden Sie inzwischen schon einmal, oder? Wenn ich erfahre, um was es hier geht. Sofort. Nun, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie alle genauer darüber informiert sind, aber vor wenigen Stunden hat sich in der Tiefgarage unterm Rathaus ein tödlicher Unfall ereignet, dessen nähere, vor allem aber dessen weitere Umstände sehr nahelegen, dass es sich um einen Mord handelt. Im Rathaus? Das ist ja ungeheuerlich. Einen Mord, begangen während der Generalprobe zu einem Theaterstück namens Kriminalstadel. Bitte, Herr Lahm. Ja. Eddie? Was ist denn noch? Du gehst groß los? Meine Güte, ich komme gleich wieder. Wir haben nachher doch noch eine Schicht. Trotzdem, etwas mehr Höflichkeit, denke ich, wäre eigentlich angemessen. Soll ich dir jetzt auch noch ein Küsschen geben, oder was? Eine blöde Maschine und Ansprüche wie eine Diva. Eddie, mach mal Eine sprechende Straßenkehrmaschine. Das ist eine kleine künstlerische Freiheit meinerseits. Du solltest immer daran denken, wem du deinen Arbeitsplatz verdankst. Sie heißt Stulta und vertritt ziemlich marktradikale Ansichten. Das ist absurd, das ist absurd. Diese Kehrmaschine ist in der Realität das Mordinstrument, wenn Sie so Doch wollen. Doch bin ich es, der dich fahren muss. Nicht muss, Eddie. Du darfst mich fahren. Noch. Schon einmal etwas von Outsourcing gehört? Die Stadtverwaltung hat da, wie ich meine, sehr vernünftige Pläne. Übrigens auch in stadtplanerischer Hinsicht. Findest du? Und warum nennen uns die Leute dann die Tiefgarage, die über der Erde Stadtmitte heißt? Denk doch bloß mal an diese fantastische neue Kunsthalle. Genau an die denke ich. Und genau daran siehst du, wie das hier läuft. Korruption bis zum Abwinken. Was für ein böses Wort, Eddie. Zum Wachstum des Wohlstands gehört nun einmal ein ganz natürliches Geben und Nehmen. Wenn du es sagst, bloß in dem Fall wird da nichts mehr draus. Wie meinst du das? So wie ich sage. Du hast doch nicht etwa unser kleines Geheimnis. Genau das hab ich. Müllmänner. So, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen diese erste Szene jetzt zuerst einmal kommentarlos vorgeführt, damit Sie überhaupt eine Ahnung davon bekommen, um was es hier geht. Um einen abenteuerlichen Schwachsinn, würde ich mal sagen. Ja? Also ich finde es ganz amüsant, Herr Kollege Lahm, also amüsant. Danke, ja? Herr Oberbürgermeister. Ekelhaft. Nun, es geht um Folgendes. Kulturdezernent Lahm hat also, wie gesagt, dieses Theaterstück geschrieben. Dessen Uraufführung sollte zu dem Festakt stattfinden, mit dem der Abriss des alten asbestverseuchten Rathauses begonnen und die Grundsteinlegung des neuen begangen werden sollte. Das ist richtig, Herr Staatsanwalt. Geprobt wurde dieses Stück, übrigens mit arbeitslosen Schauspielern, ja. Bis vor wenigen Stunden, bis zur Generalprobe also, in einem stillgelegten Trakt der Tiefgarage unterm Rathaus. Warum eigentlich ausgerechnet da, Herr Lahm? Ja, also erstens waren wir da ungestört und konnten quasi im Geheimen proben. Und zweitens war auch die Aufführung da unten geplant. Und deswegen habe ich den Schauplatz des Stücks auch dort angesiedelt. Alle Personen des Stücks fahren mit ihren Autos in der Tiefgarage vor, wo eigentlich zu dem Zeitpunkt nur noch die Kehrmaschine geparkt wird. Und zwar zur Verleihung einer fiktiven Ehrenbürgerwürde oben im Rathaus. Verstehe. Sie können alle folgen? Ich verstehe nicht, wo mein Anwalt bleibt. Ja, also soweit kann ich gerade noch folgen. Aber was ist das für ein Video? Etwa eine Aufzeichnung der Generalprobe, wo dieser besagte Unfall oder Mord passiert ist? Nein. Das ist bloß die Aufzeichnung einer schon etwas älteren Probe. Ja, warum um Himmels Willen müssen wir uns hier diesen Blödsinn anschauen? Wäre es nicht sinnvoller, Sie gingen Ihrer Aufgabe vor Ort nach und verfolgten die eigentlichen Tatverdächtigen, Herr Staatsanwalt? So ähnlich hätte das mein Anwalt jetzt auch formuliert. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie alle, mit Ausnahme von Herrn Kulturdezernent Lahm selbstverständlich, Sie alle sind die Tatverdächtigen. Das ist doch unglaublich. Ich sage jetzt ohne meinen Anwalt rein gar nichts mehr. Die Hauptfiguren in diesem Theaterstück sind nämlich Sie. Sie alle. Weiterhin beruht dieses Theaterstück, wie Herr Kulturdezernent Lahm mir äußerst glaubhaft versichert hat, auf Tatsachen. Ah, ja. Und zwar auf den Tatsachen eines unglaublichen Korruptionsfalles im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Kunsthalle. Das ist ja wirklich. Und da Sie alle sehr intensiv in den Bau dieser Kunsthalle involviert waren und sind, hatten Sie alle auch ein Motiv, die Aufführung dieses Stücks zu verhindern. Also zu verhindern, dass die darin enthaltenen Vorwürfe öffentlich werden. Also ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, jetzt ist es aber wirklich genug. Halten Sie uns dann alle hier für kriminell? Ich meine, halten Sie mich für kriminell? Der Korruptionsfall an sich ist bereits eine hochkriminelle Angelegenheit. Außerdem geht es da um zweistellige Millionenbeträge. Das verführt bisweilen auch Nichtkriminelle zu kriminellen Handlungen. Und schließlich, das Theaterstück von Herrn Kulturdezernent Lahm sollte ganz ausdrücklich diesen Korruptionsfall entlarven. Es ist doch so, Herr Lahm. In der Tat, Herr Staatsanwalt. Nestbeschmutzer. Wie gesagt, der im Stück der Wirklichkeit nachempfundene Korruptionsfall ist also, wie gesagt, der, dass der Baudezernent, der im Stück Klingmann heißt, also Sie, Herr Kolbe, unter Umgehung einer öffentlichen Ausschreibung und gegen ein Millionenschmiergeld einem Immobilienhai namens Löwe, und das wären dann Sie, Herr Scharf, den Auftrag für die Kunsthalle zuschusst. Ohne meinen Erlaubnis sage ich gar nichts mehr. Mitwisser und Profiteure dieser Manipulation sind die Kunstvereinsvorsitzende Bullack, die gleichzeitig auch die Geliebte von Baudezernent Klingmann ist. Also Sie, Frau Lenz. Das wird Folgen haben. Und der Oberbürgermeister Bierwald, also Sie, Herr Trippel. Ich? Der aber bekommt im Theaterstück im letzten Augenblick kalte Füße und legt... korrigieren Sie mich bitte, wenn ich was Falsches über Ihr Stück sage, Herr Lahm. Keine Einwände bislang. Der Oberbürgermeister, wie gesagt, will im Rat der Stadt sein Veto gegen den Bau der Kunsthalle einlegen. Richtig. Denn, und hier kommen die Kehrmaschine und der Straßenkehrer Eddie ins Spiel. Dieser Straßenkehrer Eddie hat zufällig ein Dokument gefunden, mit dem sich der ganze Korruptionsfall um den Bau der Kunsthalle beweisen lässt. Das Stück beginnt also damit, dass Baudezernent, Kunstvereinsvorsitzende und vor allem der Immobilienhai. Wo bleibt denn nun mein Anwalt? Sollte das etwa schon ein Geständnis gewesen sein, dann können wir alle gehen. Passen Sie auf, was Sie sagen! Das Stück beginnt also damit, dass Baudezernent, Kunstvereinsvorsitzende und Immobilienhai mit mehr oder weniger brachialen Methoden den Oberbürgermeister davon überzeugen wollen, sein Veto gegen den Bau der Kunsthalle im Rat wieder zurückzunehmen. Das ist ja Hanebüchen. Völlig daneben. Also in der Tat, können Sie uns denn jetzt bitte verraten, Herr Staatsanwalt, warum wir uns hier und jetzt mit so völlig absurden Anschuldigungen auseinandersetzen müssen? Ja. Und warum wir uns zu allem Überfluss auch noch eine Videoaufzeichnung von diesem Schwachsinn da ansehen müssen? Nun, ich denke, Ihre bisherigen Reaktionen allein haben schon gezeigt, dass die im Theaterstück erhobenen Vorwürfe so ganz weit hergeholt ja nicht sein können. Aber jetzt mal im Ernst. Meinen Sie denn, wenn wir uns jetzt die Aufzeichnung anschauen, das würde der Aufklärung der Tat dienen? Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja. Denn, wie Sie gleich sehen werden, geschah die Tat durch die Kehrmaschine. Genauer, durch eine gezielte Manipulation der Kehrmaschine. Steht das denn schon fest? Ich dachte, ohne Ihren Anwalt sagen Sie nicht. War ja nur eine Frage. Eine vielsagende Frage. Ja, das steht fest. Es liegt mir bereits ein Gutachten über die Kehrmaschine vor. Und außerdem erwarte ich mir von Ihren Reaktionen auf die zentralen Stellen des Stückes weitere Aufschlüsse. Sind Sie bereit, meine Damen und Herren? Dann mal los, Herr Lahm. Ja. In der folgenden Szene gibt Immobilienhai Löwe einem von ihm abhängigen Bodybuilder Instruktionen, wie er den Oberbürgermeister zu bearbeiten hat. Moral, Kuhn, Moral. In so einer Situation kann ich mir keinen moralischen Standpunkt leisten. Aber außerdem ist Moral nur was für die Schwachen. Und zu denen gehörst du doch wohl nicht, oder? Aber... Ich hab auch nicht gesagt, dass du ihm wehtun sollst, ja? Nur ein bisschen. Eher erschreckend, wenn du verstehst. Trotzdem verstehe ich nicht so... Konzentriere dich doch auf deine Stärken. Du brauchst, wie gesagt, dem Herrn Oberbürgermeister nur klarzumachen, dass er sich das mit seinem albernen Einspruch gegen unser Projekt bitte noch einmal überlegen soll. Ja, aber... Es geht um viel Geld, Kuhn, ja? Mein Geld, Kuhn. Und da es auch mein Geld ist, was in deiner Fitnessbude steckt, sollte es auch dich ein bisschen interessieren. Ja, natürlich. Und falls deine Argumente, ja, nicht ausreichen, dann... Gib ihm diese Fotos hier. Das ist dann sozusagen das Angebot, das er nicht abschlagen kann. Ich verstehe nicht. Streng deinen Kopf nicht allzu sehr an, Kuhn. Der Herr Oberbürgermeister wird das schon verstehen. So, ich sag dir jetzt mal nach oben. Der Oberbürgermeister müsste jeden Augenblick kommen. Ich muss sofort meinen Anwalt anrufen. Nein, jetzt nicht, Herr Scharf. Also, ich muss doch schon sehr bitten. Später, Herr Scharf. Achten Sie hier bitte auf die Szenerie, meine Damen und Herren. Die parkenden Autos im Vordergrund. Hinter denen kommt in der nächsten Szene Bodybuilder Kuhn hervor und wird so tun, als wenn er dem Oberbürgermeister hier ganz zufällig begegne. Im Hintergrund, bitte achten Sie auch darauf, steht die Kehrmaschine. Hallo, Herr Oberbürgermeister. Hallo, Herr Kuhn. Wie geht's? Wie läuft's im Studio? Danke der Nachfrage, Herr Oberbürgermeister. Leider kann ich heute nicht zum Training vorbeischauen. Muss ein bisschen repräsentieren, ne? Ehrenbürgerwürde verleihen und so. Ist noch was, Herr Kuhn? Die Fotos hier, die soll ich Ihnen vom Herrn Löwe geben. Er sagt, Sie wissen dann schon. Herr Kuhn? Was soll das? Ich weiß nicht. Der Herr Löwe hat auch gesagt, Sie möchten sich das mit Ihrem... Nochmal, bitte. Mach nochmal, Herr Kuhn. Ich bin verrutscht. Der Herr Löwe sagt, Sie wissen schon. Ist das jetzt etwa ein Erpressungsversuch, Herr Kuhn? Ich weiß nicht. Der Herr Löwe hat auch gesagt, Sie möchten sich das mit Ihrem albernen Einspruch gegen sein Projekt bitte nochmal überlegen, sonst... Sonst? Sonst soll ich Ihnen wehtun. Aber nur ein bisschen, hat er gesagt. Also das mit den Fotos. Sicher, meine Putzfrau ist nicht angemeldet, aber das liegt daran, weil sie noch keine Aufenthaltsgenehmigung hat und von irgendwas muss die arme Frau doch leben, ne? Verstehen Sie? Ja, natürlich, Herr Oberbürgermeister. Aber erpressen lasse ich mir nicht deswegen. Bestellen Sie das bitte Ihrem Herrn Löwe. Wenn die Stadt sich auf dessen Geschäfte einlässt, hat nur einer Profit. Und das ist er. Also, nein. Meine Antwort ist nein. Verstehen Sie das? Nicht so schnell, bitte. Heißt das, Sie wollen sich das mit Ihrem albernen Einspruch gegen das Projekt nicht überlegen? Genau das heißt das. Bestellen Sie das bitte dem Herrn Löwe. Und bestellen Sie ihm auch, dass ich mich nicht erpressen lasse. Auf keinen Fall. Lieber trete ich von meinem Amt zurück, als mich in die Fänge eines solchen heiß wie Löwe zu begeben. Das bedeutet also jetzt, dass ich Ihnen jetzt ein bisschen wehtun muss, Herr Oberbürgermeister? Ach, Herr Kuhn, nehmen Sie das doch nicht so schwer. Aber lassen Sie mich jetzt bitte zu meinen Amtsgeschäften gehen. Bitte, bitte, Herr Oberbürgermeister, das können Sie mir nicht antun. Wenn ich Ihnen jetzt nicht ein bisschen wehtue, dann wirft Löwe mich aus meinem Studio. Jetzt seien Sie nicht albern, Kuhn. Ist Ihnen denn nicht klar, dass das kriminell ist, was Sie da im Begriff stehen zu tun? Machen Sie mir doch keine Schwierigkeiten, Herr Oberbürgermeister. Überlegen Sie sich das doch mit Ihrem albernen Einspruch. Bitte, bitte, bitte. Jetzt lassen Sie mich endlich los. Verdammt nochmal. Sie tun mir ja richtig weh. Ist ja schon gut. Oh! Herr Oberbürgermeister? Herr Oberbürgermeister! Bitte aufwachen! Bitte, bitte, bitte, bitte! Bravo! Bravo-Alarm, sehr gut. Da haben Sie aber ein positives Bild von mir gezeichnet. Ich finde doch den Schauspieler gar nicht übel. Warten Sie es ab, Herr Oberbürgermeister. Am Ende sieht Ihr Double dann doch nicht mehr so gut aus. Ja, sagen Sie bloß, der Oberbürgermeister ist derjenige, der dann umgebracht wird. Ich meine, der Schauspieler, der eben umgebracht wurde. Ja, und das hier war gerade die Szene, die... Eine bemerkenswerte schauspielerische Leistung, Frau Lenz. Alle Achtung. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon Sie reden, Herr Staatsanwalt. Wirklich nicht, Frau Lenz? Also ist das der Sinn der Übung hier, dass Sie uns auf so plumpe Weise aufs Glatteis führen wollen? Wenn's denn der Wahrheitsfindung dient, warum nicht? Ich weiß immer noch nicht, auf was Sie hinaus wollen. Sie wissen, welcher der Schauspieler umgebracht wurde? Ich jedenfalls habe bisher noch nicht erwähnt, wer von den im Stück Auftretenden getötet wurde. Ich? Habe ich das denn etwa gesagt? Indirekt. In einer halbwegs geschickten Lüge verpackt, glaube ich schon. Das ist eine unverfrorene Unterstellung. Nichts habe ich gesagt. Nichts habe ich gelogen. Warum sollte ich denn auch lügen? Ich habe nur eine Frage gestellt. Ich bin vollkommen unschuldig. Ich habe mit dieser Angelegenheit nichts, absolut gar nichts zu tun. Doch, doch, Frau Lenz, das haben Sie. Und ob Sie auch mit dem Mord etwas zu tun haben, das wird sich ganz sicher auch noch herausstellen. Das ist unglaublich. Das ist ein perfides Spiel, was Sie hier spielen. Ich meine auch, Herr Staatsanwalt, wir sollten uns zuerst einmal die Aufzeichnungen ansehen. Exakt das hatte ich jetzt vor. Wie Sie gesehen haben, ist der Oberbürgermeister nach der Rangelei mit dem Bodybuilder eben ohnmächtig zu Boden gegangen. Der Bodybuilder ist panisch davongelaufen. Und schon fährt der nächste Wagen in die Tiefgarage ein. Wenn ich um ein paar erklärende Worte bitten dürfte, Herr Lahm? Ja, in der nächsten Szene treten die Kunstvereinsvorsitzende Bullock und ihr Geliebter, der Baudezernent Klingmann, auf und stoßen, während sie in der Tiefgarage ihre Abendgarderobe für den Empfang zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde richten, auf den ohnmächtigen Oberbürgermeister. Schau mal, Darling, meinst du, das geht so? Du siehst wunderbar aus, Cherie. Ja, das weiß ich. Ich meine das Kleid. Wie angegossen. Exzellent! Glaubst du, dass es nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist für so einen popeligen Anlass? Ich meine, overdressed? Du kannst überhaupt nicht overdressed sein, Chérie. Ah! Oh! Schau mal, wer hier liegt! Du meine Güte! Das ist ja der Oberbürgermeister! Was macht der denn hier? Machen tut er gar nichts hier. Der liegt bloß da. Ohnmächtig oder so. Das werden Sie mir büßen, Lahm. Tut mir leid, gnädigste. Oder? Manchmal habe ich beim Schreiben einfach vergessen, dass Sie ja in Wirklichkeit ein Ausbund an Gutmütigkeit sind. Wieso? Wie kommt er denn dahin? Und wieso ist er ohnmächtig? Was für eine interessante Frage. Wir müssen doch den Notarzt... Wie geht der nochmal? Oh mein Gott. Moment. Lass doch den Blödsinn zuerst mal denken, dann handeln. Aber dem geht's überhaupt nicht gut. Ja, und da gibt's nur eine Frage. Wieso? Freiwillig hat er sich nicht dahingelegt. Auch kein Zusammenbruch oder so. Guck doch mal die Beule am Kopf. Den hat jemand vermöbelt und dann einfach hier liegen gelassen. Islamisten. Oh mein Gott. Jetzt spar dir die populistischen Kurzschlüsse für die nächste Wahlveranstaltung auf. Nein, das kann nur einer von uns gewesen sein. Von uns? Einer der Freunde der Kunsthalle. Wie kommst du denn darauf? Meine Güte, Schätzchen, für einen Baudezernenten bist du reichlich schwer vom Begriff. Vor allem für die Sorte Baudezernent. Wie meinst du das jetzt, die Sorte? Überleg doch mal, was hat unser allseits geschätzter Oberbürgermeister als letztes gemacht? Genau. Er wollte im Stadtrat sein Veto gegen den Bau unserer schönen neuen Kunsthalle einlegen. Ach ja, natürlich. Richtig. So. Und jedes Mal rein. Ja, Mensch, dann konzentrier dich mal. Und wer hat das größte Interesse daran, dass sie trotzdem gebaut wird? Ich. Und du auch, natürlich. Falsch. Löwe, selbstverständlich. Als Sponsor und Investor würde der nämlich am meisten davon profitieren. Löwe doch nicht. Der macht sowas nicht. Der ist doch viel zu diskret. Natürlich macht er sowas nicht. Du bist mir schon wieder reingegangen. Natürlich macht er sowas nicht selbst, Trottel. Trottel. Aber er steckt dahinter, 100%. Der wollte dem umlegen lassen. Hat aber leider nicht geklappt. Er wacht auf. Wir müssen den Notarzt... Genau das ist es. Wer außer uns, Löwe und dem halbtoten Fettsack da auf dem Boden, weiß denn überhaupt davon, dass er unser Bauprojekt durch das Veto im Rat stoppen will? Niemand? Niemand. Richtig. Niemand. Genau so sieht es aus. Chérie, was hast du vor? Das ist es. Ein Unfall. So. Zieh ihn ein bisschen mehr in die Mitte. Aber das ist doch Mord, Chérie, Mord. Mein ich wäre das, wenn du... Mein Gott, du Memme, jetzt zieh schon. Aber Chérie, er hat doch auch ein Recht zu leben. Ein Recht zu leben? Meinst du nicht, er ist reichlich überstrapaziert? Und jetzt zieh, sonst erwische ich ihn doch nicht voll. Ich kann nicht. Zur Seite, du Trottel. Ja, wie denn jetzt? War das jetzt der Mord? Nein, nein. In dieser Szene natürlich nicht. Schließlich handelt es sich hier nur um den Mitschnitt einer früheren Probe. Aber genau an dieser Stelle... Moment, das stellen wir jetzt noch einmal einen Augenblick zurück. Mir kommt es jetzt vor allem noch einmal darauf an, festzustellen, ob Sie sich, meine Damen und Herren, durch das kleine Theaterstück von Herrn Lahm tatsächlich auch alle korrekt dargestellt fühlen. Oh, das ist ja auch schön. Also auch durch Ihren Sarkasmus werden diese skandalösen Behauptungen kein Deut wahrer, Herr Staatsanwalt. Das sind völlig aus der Luft gegriffene, böswillige Unterstellungen, oder? Natürlich meinte ich nicht die vorhin gezeigte Szene, Herr Baudezernent. Die ist natürlich frei erfunden. Oder? Herr Lahm? Oh ja. Ich meinte vielmehr, ob irgendetwas daran sein könnte, dass Sie, Herr Kolbe, den Auftrag zum Bau der Kunsthalle an den städtischen Ausschreibungen vorbei an die Firma des Herrn Schaf lanciert haben. Also, Sie werden von mir in dieser lächerlichen Situation doch wohl keine ernsthafte Stellungnahme dazu erwarten. Was auch eine Antwort ist. Und was meinen Sie, Herr Schaf? Ohne meinen Anwalt. Na schön, warten wir noch auf den. In der Zwischenzeit halten wir so lange als Arbeitshypothese fest, dass Sie, Herr Scharf, Herrn Kolbe ordentlich geschmiert haben, damit er Ihnen den Auftrag zuschustert. Dass Herr Kolbe wiederum Ihnen, Frau Lenz, einen ausgezeichnet dotierten Vertrag als Direktorin der neuen Kunsthalle zugesagt hat. Und dass Sie, Herr Oberbürgermeister, von alledem gewusst und beide Augen zugedrückt haben, da es sich schließlich um ein städtisches Prestigeprojekt handelte. Aber ich habe doch mein Veto eingelegt. Sie wollten Ihr Veto einlegen, Herr Oberbürgermeister. Das ist ein Unterschied. Und Sie wollten das erst, nachdem ein gewerkschaftlich organisierter Straßenkehrer Ihnen ein kompromittierendes Dokument zuspielte. Aber ich hätte ganz, ganz bestimmt mein Veto, also hätte ich ganz ehrlich eingelegt. Also wenn du wirklich so naiv und ehrlich wärst, wie du hier vorgibst, dann hättest du dich doch schon längst für jedes politische Amt disqualifiziert. Festzuhalten ist hiermit also noch einmal, dass Sie alle, meine Damen und Herren, ein eminentes Interesse daran hatten, die Aufführung des Theaterstücks und damit das Publikwerden der Schiebereien, um den Kunsthallenbau zu verhindern. Das ist doch nicht das Unterstellungen. Ja, das Lügen. Kommen wir jetzt also zur Tat selbst. Begangen mit einer Straßenkehrmaschine an dem arbeitslosen Schauspieler Rudolf Benz, der in dem Theaterstück Kriminalstadel den Oberbürgermeister Bierwald spielte. Wenn ich bitten dürfte, Herr Lahm, uns die entsprechende Stelle noch einmal vorzuführen. Ja. Ziehen ein bisschen mehr in die Mitte. Zieh! Aber das ist doch Mord, Chiri, Mord. Mein ich wäre das, wenn du... Mein Gott, du Wetter, jetzt zieh schon. Aber Chiri, er hat doch auch ein Recht zu leben. Ein Recht zu leben? Meinst du nicht, er hat reichlich überstrapaziert? Und jetzt zieh, sonst erwische ich ihn doch nicht voll. Ich kann nicht. Zur Seite, du Trottel! Und jetzt? So, meine Damen und Herren, erzählen Sie mal, was haben Sie gesehen? Genau, nichts haben Sie gesehen. Sie konnten nämlich nichts sehen, weil in dem Augenblick, wo die Kunstvereinsvorsitzende am Steuer der Straßenkehrmaschine den am Boden liegenden Oberbürgermeister hätte überfahren müssen, auf der Bühne das Licht ausging. Was natürlich im Theaterstück auch so geplant war. Oder, Herr Lahm? Ja, selbstverständlich. Das Licht geht aus, im gleichen Augenblick tritt die Schauspielerin, die die Kunstvereinsvorsitzende spielt, auf die Bremse der Kehrmaschine. Und dem am Boden liegenden Schauspieler geschieht natürlich nichts. Wir inszenieren den Crash nur als akustisches Spektakel. Bis auf die Generalprobe vorhin. Da war es dann kein akustisches, sondern ein tatsächliches Spektakel. Weil nämlich vor der Probe die Bremsschläuche der Kehrmaschine durchgeschnitten wurden. Können Sie das eigentlich nachweisen? Ich meine, die Manipulation an dieser Maschine? Ja, das können wir nachweisen. Der Schauspieler Rudolf Benz starb an einer Schädelfraktur und in deren Folge an Hirnblutungen. Verursacht vom stählernen Stoßfänger der Straßenkehrmaschine, der ihn aus voller Fahrt traf. Die Frage ist nun, meine Damen und Herren, wer von Ihnen hatte kurz vor Beginn der Generalprobe Zugang zum stillgelegten Teil der Tiefgarage unterm Rathaus? Fangen wir doch bei Ihnen an, Herr Oberbürgermeister. Ach, Herr Staatsanwalt, selbstverständlich habe ich zu jedem Raum im Rathaus Zugang, auch zu den unterirdischen. Aber ich frage Sie im Ernst, was soll ich denn da unten? Die Bremsschläuche der Kehrmaschine durchschneiden? Ich wusste doch nicht mal, dass da unten ein Theaterstück geprobt wird. Vorhin sagten Sie, Sie hätten gerüchteweise davon gehört. Wissen Sie, mit wie vielen Gerüchten ich Tag für Tag in meinem Amt zu tun habe? Also wenn ich die alle ernst nehmen würde, würde ich ja verrückt werden. Dieses Gerücht ernst zu nehmen hatten Sie aber einigen Anlass. Schließlich war der Gegenstand dieses Gerüchts eine ziemlich unappetitliche Affäre um eines Ihrer kommunalen Lieblingsprojekte, mit dem Sie im Wahlkampf Punkte zu machen hofften. Also wenn ich das Theaterstück und seine Aufführung hätte verhindern wollen, wäre ich doch wohl derjenige gewesen, der das am ehesten auf andere Weise hätte tun können, oder? Es sei denn, Sie wussten gar nichts vom Inhalt des Stückes und haben erst kurz vor der Generalprobe davon erfahren. Glauben Sie, ich habe nichts Besseres zu tun, als im Keller unter meinem Rathaus rumzukriechen und da irgendwelchen Gerüchten hinterherzuschnüffeln? Na schön, dann lassen wir das zuerst mal auf sich beruhen und kommen zu Ihnen, Herr Scharf. Ich bleibe dabei und sage ohne meinen Anwalt hier nichts. Gar nichts. Ich werde Sie aufs Polizeipräsidium bringen und dort von der Kriminalpolizei in aller Form verhören lassen. Und auch das wird mich nicht daran hindern, in dieser Angelegenheit ohne meinen Anwalt irgendetwas zu sagen. Dann warten wir eben noch ein wenig und fahren mit Frau Lenz fort. Kennen Sie, Frau Lenz, diesen stillgelegten Teil der Tiefgarage unterm Rathaus? Ich kenne weder die Tiefgarage unterm Rathaus noch den stillgelegten Teil der Tiefgarage unterm Rathaus. Ich war noch nie da unten. Ich besitze weder ein Auto noch einen Führerschein, also bitte. Das hätte Sie nicht daran hindern brauchen, die Tiefgarage trotzdem aufzusuchen, nachdem Sie vom Inhalt des Theaterstückes erfahren haben. Erstens habe ich nichts vom Inhalt des sogenannten Theaterstücks erfahren. Darüber kursieren nur wirre Gerüchte. Und bei dem Unsinn, den Kulturdezernent Lahm ansonsten in der Stadt anzettelt, stand auch nicht zu erwarten, dass da irgendetwas Diskussionswürdiges bei herauskommen würde. Genau, genau. Na schön. Und zweitens? Haben Sie sich zufälligerweise schon mal meine Hände angeschaut? Die sind für jegliche körperliche, geschweige handwerkliche Tätigkeit völlig ungeeignet. Damit kann ich bestenfalls einen Hummer in kochendes Wasser fallen lassen. Aber Bremsschläuche durchschneiden, ich bitte Sie. Schön. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, Herr Baudezernent? Bitte? Hatten Sie denn Kenntnis davon, dass Ihr Kollege Kulturdezernent in der Tiefgarage unterm Rathaus ein Theaterstück proben ließ, in dem es um den Bau der neuen Kunsthalle ging? Das war doch seit Wochen in der ganzen Stadt ein offenes Geheimnis, was der Herr Kollege Lahm hier im Schilde führte. Tatsächlich? Was genau ist denn da zu Ihnen durchgesickert, Herr Baudezernent? Nichts Genaues, nur, dass er mir irgendwas in die Schuhe schieben wollte. Aber das ist ja nichts Neues, das versucht er ja schon seit Jahren. Mit gutem Grund, Herr Kolbe. Weil Sie seit Jahren mit verschiedenen Investoren in mehr als bloß undurchsichtige Geschäfte verwickelt. Das ist ein Gerücht, das Sie hartnäckig in die Welt setzen und an dem nichts, aber auch gar nichts dran ist. Ja, sagen wir mal so, es ist nichts beweisbar. Oh, das fällst du mir auch noch in den Rücken, Herr Oberbürgermeister. In ja? diesem Fall geht es nicht um ein Gerücht, sondern um einen ganz konkreten Fall. Den geplanten Bau der neuen Kunsthalle. Also noch einmal. Hatten Sie, Herr Baudezernent, Kenntnis davon, dass der geplante Bau der Kunsthalle Gegenstand des Theaterstückes war? Nein, davon wusste ich nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Sie sind da anderer Ansicht, Frau Lenz? Jeder, der in den letzten 4 Wochen unser Rathaus auch nur von Weitem gesehen hat, wusste darüber Bescheid, dass es hier unten um die neue Kunsthalle ging. Also, Herr Kolbe? Ja, zu Gott, es kann schon sein, dass es irgendjemand mal erwähnt hat. Aber dann ist es bei mir zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Ja, was interessieren mich die Sperrenzchen vom Kulturdezernenten? Jetzt der Gipfel der Scheinheiligkeit, ja, Herr Kolbe. Für mich auch, ja. Als wenn Sie sich nicht rasend für alles, aber auch für alles rund um den Kunsthallenbau interessierten. Für Sie als Kunstvereinsvorsitzende mag das Priorität haben, Frau Lenz. Ich habe da noch ein paar andere Projekte zu betreuen. Das glaube ich gern. Was soll denn schon wieder diese Andeutung? Nichts, gar nicht, habe nichts gesagt. Ja, was wundere ich mich. Loyalität war ja schon immer deine Stärke, Herr Oberbürgermeister. Ach, weißt du, Herr Baudezernent, bei loyalen Menschen bezweifle ich immer deren Aufrichtigkeit. Und falls Sie dann tatsächlich aufrichtig sind, frage ich mich, wie es um Ihre Intelligenz bestellt ist. Also was ist denn nun, Herr Kolbe? Wussten Sie, dass es bei diesem Theaterstück um den Kunsthallenbau ging oder wussten Sie es nicht? Ja, ich habe vielleicht irgendwann am Rande davon gehört. Es hat mich aber nicht weiter und intensiver interessiert. Also Sie wussten davon? Ja, wenn Sie das so sagen. Schön. Waren Sie eigentlich schon einmal dort unten, im stillgelegten Teil der Tiefgarage, Herr Kolbe? Ja, natürlich. Ja, und zwar, als damals dieser Trakt wegen des steigenden Grundwassers stillgelegt wurde. Und danach nicht mehr. Ach, und wie lange ist das her? 4, 5 Jahre, also so genau weiß ich das nicht mehr. Und danach waren Sie nicht mehr da unten? Nein. Ich glaube, Herr Kolbe, da liegt ein Irrtum vor. Wie bitte? Wo soll denn da ein Irrtum vorliegen? Es gibt einen Hinweis darauf, dass Sie erstens sehr wohl Kenntnis von den Theaterproben da unten gehabt haben, wie auch darauf, dass Sie doch noch einmal, und zwar vor kurzem, im stillgelegten Trakt der Tiefgarage waren. Da bin ich aber jetzt sehr gespannt. Herr Lahm? Ja. Ich führe Ihnen jetzt einen weiteren Ausschnitt aus der Probe vor, und zwar aus einer Szene, in der sich die drei Hauptprotagonisten, Baudezernent, Investor und Kunstvereinsvorsitzende, treffen, Eine Szene allerdings, in der es, und darauf kommt es an, zu einer kleinen Störung kommt. Ach, Herr Baudezernent. Sie haben nicht zufällig den Oberbürgermeister gesehen? Bierwald? Nein, hat er nicht. Suchen Sie ihn? Würde ich sonst nach ihm fragen? Das ist wirklich merkwürdig. Der hätte doch bei der Ehrenbürgerschaftsverleihung dabei sein müssen. Ja, was schauen Sie mich denn so an? Sehe ich so aus, als wenn ich ihn gefressen hätte? Zuzutrauen wäre es Ihnen. Wer von uns beiden ist denn hier der stadtbekannte Immobilienhai? Also bitte, ihr Lieben. Ich verstehe ja eure Nervosität, aber denkt bitte daran. Noch sitzen wir alle im selben Boot. Was soll denn dieses noch heißen? Lasst uns doch um Himmels Willen aufhören zu streiten. Wir sollten in der jetzigen Situation wirklich zusammenhalten. Du bist so harmoniesüchtig wie ein Cockerspaniel, der Text. Was ja verständlich ist. Schließlich beißt er auf meine Kosten auch ein schönes Stück vom Knochen ab. Und Sie schließlich auch, Frau Kunstvereinsvorsitzende. Nun, andererseits wären Sie ohne uns doch nie ins Geschäft gekommen. Welches Geschäft denn? Das Kunsthallenprojekt platzt, wenn der Oberbürgermeister sein Veto... Oh. Was denn jetzt? Hallo? Ach, scheiße. Hallo, wie kann man denn hier proben, wenn dauernd das Licht ausfällt? Wenn du dann jetzt endlich auswendig könntest und nicht dauernd ablesen müsstest. Ja, ist gut, blöd, wenn mir schon ins Wort fällt. Kümmert sich denn jetzt nicht mal jemand drum? Hallo. Hab schon den Hausmeister angerufen. Der Hausmeister, der spurt doch nur, wenn ihm sein Vorgesetzter da baudezernent auf die Füße tritt. Der ist auch schon informiert. Hier unten soll ein neuer Schaltkasten installiert werden. Oh, das kann ja dann dauern. Dieser Baudezernent, Kolbo oder wie der heißt, der war gestern hier unten und der hat sich mit dem Hausmeister da hinten irgendwo den alten Sicherungskasten angesehen. Was? Hier unten? Gestern? Ja, kurz vor Schluss der letzten Probe, da waren Sie schon weg. Das heißt, er hat mitgekriegt, was wir hier unten machen? Er hat sogar eine Weile zugeschaut und schien sich durchaus zu amüsieren. Oh Gott. Nun, was meinen Sie jetzt, Herr Kolbe? Ja, klar, jetzt erinnere ich mich. Selbstverständlich war ich kürzlich da unten. Es tut mir leid, ja, ich hatte so viel um die Ohren die letzte Zeit. Die muss mir irgendwie entgangen sein, ja. Wenn ich also den Herrn Schaaf jetzt einmal ausnehme, sein Anwalt ist ja nicht da. Haben Sie also, Herr Kolbe, als einziger der hier Anwesenden genaue Ortskenntnisse im stillgelegten Teil der Tiefgarage? Und können sich möglicherweise sogar per Nachschlüssel einen Zugang dorthin verschafft haben? Ihr Proberaum ist ja wohl abgeschlossen, wenn er nicht benutzt wird, oder, Herr Lahm? Ja, selbstverständlich. Und Sie, Herr Kolbe, haben wahrscheinlich auch als einziger der hier Anwesenden genügend technische Kenntnisse, um eine Straßenkehrmaschine zu manipulieren. Er war damals die treibende Kraft für die Anschaffung genau dieser Kehrmaschinen. Hat er womöglich mal wieder eine kleine Provision gelockt, ja? Jetzt ist aber Schluss, ja? Jetzt ist Schluss, das brauche ich mir nicht länger bieten zu lassen. Sind Sie dort vor der heutigen Probe eingedrungen? Und haben Sie die Bremsen der Straßenkehrmaschine manipuliert, Herr Kolbe? Das sind doch vollkommen absurde Unterstellungen. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Auf Mord, Herr Baudezernent Kolbe. Also, haben Sie die Kehrmaschine manipuliert? Nein, natürlich nicht. Sie sind der Einzige hier, der ein echtes Motiv hat, Kolbe. Halten Sie sich besser bedeckt, Sie schöngeistiger Versager. Betrachten Sie das als Kompliment, Herr Kulturdezernent. Versager sind immerhin Menschen, die mehr fühlen als andere. Vor allem Schöngeistiger. Jetzt schwätzen Sie hier nicht so dumm rum. Ich habe mit dieser angeblichen Manipulation absolut nichts zu tun. Absolut nichts. Ich werde Sie aufs Polizeipräsidium bitten müssen, Herr Kolbe. Sie stehen unter Mordverdacht. Herr Lahm hat recht. Denn Sie haben von allen Anwesenden hier das stärkste Motiv, die Aufführung des Theaterstücks zu unterbinden. Denn Sie profitieren am meisten von den Schmiergeldern des Herrn Schaaf. Unterstellung! Wenn die Affäre aufflöge, wäre nicht nur Ihre Karriere beendet, Sie müssten das ganze Schmiergeld auch noch zurückzahlen. Unterstellung! Und da Sie über genügend orts- und technische Kenntnisse, ja sogar über Kenntnisse des Inhalts des Theaterstücks verfügen, liegt es auch nahe, dass Sie dazu den Weg der Manipulation der Kehrmaschine wählen. Unsinn! Denn der dadurch entstehende Unfall musste, das war vorauszusehen, zu einem Ausfall des Schauspielers Benz und damit zur Absage der unmittelbar bevorstehenden Uraufführung führen. Unsinn! Vielleicht haben Sie mit Ihrer Manipulation nicht den Tod des Schauspielers Benz geplant. Sie haben ihn jedoch billigend in Kauf genommen. Also dann doch Mord. Also gut, dann werde ich Ihnen jetzt die Wahrheit sagen. Also, die Wahrheit ist, dass ich selbst dieses Gerücht über meine Absprache mit Schafs Immer Holding bezüglich der neuen Kunsthalle in die Welt gesetzt habe. Ja, tatsächlich ist an diesem Gerücht absolut nichts dran. Ich habe sogar indirekt die Idee eines Theaterstückes darüber bei einem gelegentlichen Gespräch mit dem Herrn Kulturdezernenten Lahm persönlich angeregt. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Doch, das habe ich, Herr Kollege. Erinnern Sie sich die Stadtratssitzung, auf der es um den neuen Rathausbau ging? Warum? Weil ich auf genau das spekulierte, auf das auch Herr Lahm aus war, dass das Theaterstück einen großen Aufstand verursachen würde. Viel Lärm um nichts, wie sich dann nach einer geraumen Zeit herausstellt. Warum? Nun, im Schatten dieses Lärms sozusagen hätte ich, wenn alles geklappt hätte, ungestört ein paar andere Pläne realisieren können. Ach, ja, natürlich. Den Rathausneubau. Allerdings mit einem anderen Investor. Sie Schwein! Sie haben mich die ganze Zeit belogen und betrogen. Dürfen Sie so etwas überhaupt ohne Ihren Anwalt sagen, Herr Scharf? Und im Übrigen, Herr Scharf, von der versprochenen Provision für den Kunsthallenbau habe ich bis heute auch noch nichts gesehen. Und, ja? Und meine Kunsthalle wäre beerdigt worden? Sie sollten sich auf der Stelle bei mir entschuldigen. Aber meine Entschuldigungen klingen immer so künstlich, Frau Lenz. Außerdem sollten Sie nicht so viel Getue um sich und Ihre gottverdammte Kunsthalle machen, die sowieso niemand haben will. Du Opportunist, du. Getue, sagten Sie? Mein Gott. Außerdem Huhn und Ihnen kenne ich kein Wesen auf der ganzen weiten Welt, dessen ereignisloses Leben einem so krassen Widerspruch zu der Aufregung geht, die es selbst darum veranstaltet. Das allerletzte. Nun, meine Damen und Herren, dann weiß ich hier vorläufig auch nicht weiter. Morgen werde ich die Kriminalpolizei und verschiedene Gutachter an den Fall setzen und sie alle dann gegebenenfalls ins Präsidium vorladen. Es tut mir leid, dass ich Sie alle so spät noch hierher bitten musste. Keine Ursache. Immerhin kommt ja jetzt wenigstens dieser Schweinkram nicht zur Aufführung. Schweinkram? Na, wie würden Sie denn diese verdammte Putzfrauengeschichte bezeichnen? Diese Putzfrauengeschichte ist also Schweinkram. Herr Lahm? Ja? Wenn Sie bitte so freundlich sein würden, uns noch einmal die entsprechende Stelle aus dem Probenmitschnitt auszusuchen. Nein, das ist gar nicht nötig. Ich kann es alles erklären, wie ich das gemeint habe. Das ist bitte, bitte, Herr Lahm. So. Herr Kuhn? Was soll das? Der Herr Löwe sagt, Sie wissen schon. Ist das jetzt etwa ein Erpressungsversuch, Herr Kuhn? Ich weiß nicht. Der Herr Löwe hat auch gesagt, Sie möchten sich das mit Ihrem albernen Einspruch gegen sein Projekt bitte nochmal überlegen, sonst... Sonst? Sonst soll ich Ihnen wehtun. Aber nur ein bisschen, hat er gesagt. Also das mit den Fotos. Sicher, meine Putzfrau ist nicht angemeldet, aber das liegt daran, weil sie noch keine Aufenthaltsgenehmigung hat und von irgendwas muss die arme Frau doch leben, ne? Verstehen Sie? Ja, natürlich, Herr Oberbürgermeister. Aber erpressen! Lass ich mich nicht deswegen. Bestellen Sie das bitte Ihrem Herrn Löwe. Stopp, Herr Lahm, das reicht. Was ich nicht verstehe, Herr Oberbürgermeister. Ja? Wieso haben Sie das denn vorhin als Schweinkram bezeichnet? Das Beschäftigungsverhältnis mit Ihrer Putzfrau. Doch nicht etwa nur wegen der fehlenden Aufenthaltsgenehmigung. Sie haben nichts dazu zu sagen, Herr Oberbürgermeister. Ja, das wird unsere kleine Plaudertasche Lahm jetzt auch alles schön ausplaudern, nicht Lahm? Nun, es handelt sich nicht bloß um ein Beschäftigungsverhältnis. Oh. Ich hatte davon durch Zufall von meiner eigenen, allerdings angemeldeten Putzfrau erfahren. Im Stück hatte ich es nur andeuten wollen. Bloß eine kleine, ironische Insider-Pointe. Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, Sie verrotteter Intrigant. Alles wäre aufgeflogen, mein ganzer schöner Plan, dass ich... Was ist das denn für ein schöner Plan, wenn ich fragen darf, Herr Oberbürgermeister? Ja, mit meiner Viola. Ihrer kubanischen Putzfrau? Ja. Und was für einen Plan hatten Sie mit ihr? Geheiratet hätte ich sie, meine Viola. Aber sind Sie nicht schon verheiratet, Herr Oberbürgermeister? Ja, bin ich, da und? Das heißt, Sie hätten mit zwei Frauen... Sie müssten sie sehen... Meine Viola. Ja, ich glaub's Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Jetzt mal ganz ruhig. Ich will jetzt auch alles sagen. Ich wollte den armen Kerl überhaupt nicht umbringen. Ich wollte nur einen kleinen Unfall verursachen, um diese verdammte Aufführung zu verhindern. Nur sicher, sicher, das ist schon klar. Aber woher wussten Sie eigentlich vom Inhalt des Stückes? Weil der mir den Text gegeben hat. Wer? Na, der! Herr Lahm, Sie haben tatsächlich dem Oberbürgermeister vorab den Text des Stückes gegeben? Ja, also... Zu welchem Zweck, Herr Lahm? Mein Gott, ich weiß es. Weil er genau das geplant hat, was dann auch passiert ist, der raffinierte Schönschwätzer. Was passiert ist? Ja, dass der Oberbürgermeister mit so einem primitiven Trick versucht, die Aufführung zu verhindern. Dabei auffliegt, seine Dummheit ist ja sprichwörtlich in der Stadt, damit sein Amt los wird und der da es mit der schönsten Scheinheiligkeit übernehmen kann. Wer? Ja, der Lahm natürlich. Der hatte doch klammheimlich seine Parteifreunde alle schon auf seine Seite gebracht. Der Alte, also Trippel, brauchte nur noch über irgendeine dumme Geschichte zu stolpern. Nein, nein, nein, nein, Schluss jetzt. Was ist das denn hier? Ein Komödienschal? Nein. Kommunalpolitik. Kriminalstadel von Peter Meisenberg. Die Rollen und ihre Darsteller waren Staatsanwalt Kowalski, Alexander Ratschun, Oberbürgermeister Trippel, Bernd Stegemann, Kulturdezernent Lahm, Jens Wawritschek, Kunstvereinsvorsitzende Lenz, Susanne Uhlen, Baudezernent Kolbe, Simon Rühhag, Schaf, Oliver Kretschmer-Zura, sowie als Schauspieler Thomas Gimbel, Axel Häfner, Jochen Kollender, Susanne Petzold, Heinrich Schafmeister, Peter Nottmeier und Stulter die sprechende Kehrmaschine, Bethül Julie de Gülgetsch. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.